zieh mich hin zu dir her, lass uns zusammenlaufen. Zieh mich hin zu dir, oh Herr, und halt mich fest. Komm und führe mich her in deine Königskammer, in die Verborgenheit, wo deine Liebe mich umfängt. Zieh mich hin zu dir her, lass uns zusammenlaufen. Zieh mich hin zu dir, oh Herr, und halt mich fest. Komm und führe mich her in deine Königskammer, in die Verborgenheit, wo deine Liebe mich umfängt. Ich will mich freuen in dir, ich will mich freuen in dir. Ich will mich freuen in dir und fröhlich sein. Es ist leicht, dich zu lieben, Herr. Es ist leicht, dich zu lieben, Herr. Es ist leicht, dich zu lieben, Herr. Du mein König und mein Gott. Herzlich lieb hab ich dich, oh Herr. Herzlich lieb hab ich dich, oh Herr. Herzlich lieb hab ich dich, oh Herr, du mein König und mein Gott.